Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung veröffentlichte jüngst die Gesellschaft für die Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und der DVJK sein unvergängliches klassisches Werk über die drei Prinzipien für die Vereinigung der Heimat auf der Internet-Homepage. Auf der Homepage erschien sein Sonnenporträt.